voici l'un de jeux d'amour. Wieder. Ich hätte es wissen müssen. Von Anfang an wissen müssen. Keiner ist das wert. Das hätten sie uns schon in der Schule beibringen müssen. Ich sitze hier und schneide Speck und wer mich lieb hat, holt mich weg. Sind Sie lebensmüde? Und wenn? Was geht Sie das an? Dann suchen Sie sich wenigstens einen mit einer alten Karre. Dieser Wagen ist nagelneu. Wer ersetzt mir das, wenn Sie ihn einwuffen und runterliegen? Sind Sie lebensmüde? Und wenn schon? Die Kramer würde sagen, unbewusst haben Sie es absichtlich getan. Die Kramer mit ihren furchtbar praktischen Ratschlägen. Seien Sie glücklich, einen solchen Freund zu haben. Sie sind nicht der Typ, der es lange allein aushalten kann. Das müssen wir noch einmal ansprechen. Das soll sie wagen. Die große Therapeutin, die Lebensberaterin, die einen sehenden Auges ins Elend galoppieren lässt. Halt, halt. Sie können doch nicht einfach so hineingehen. Was denken Sie sich denn? Ich muss mit ihr reden. Alle wollen immer mit ihr reden. Ich muss. Gehören Sie zur Gruppe? Nein. Dann tut es mir leid. Ich brauche Hilfe. Alle brauchen Hilfe. Aber Dr. Kramer hat gesagt, sie sei immer für mich da, Tag und Nacht. Das sagt sie jeder. Ich kann warten, bis sie mit der Gruppe fertig ist. Aber die Gruppe wartet doch selbst schon, bis sie mit der anderen Gruppe fertig ist. Zuerst die Geschiedenen, dann die Getrennten. Sagen Sie ihr, ich setze mich ins Wartezimmer und gehe heute nicht mehr weg. Lieber Gott, nimm es hin, dass ich nur ein Mädchen bin. Wann ist es geschehen? Vor einiger Zeit. Warum sind Sie denn nicht gleich zu mir gekommen? Jetzt wird es sehr schwer sein, Ihnen zu helfen. Soll ich sagen, dass ich überhaupt nicht daran glaube? An die Heilkraft Ihrer Therapie? Aber warum sind Sie denn überhaupt gekommen? Warum? Warum? Wenn es besser ist, die Illusion zu haben, dass einem geholfen wird. Möchten Sie auch Kaffee? Eigentlich bekommen die nur die Geschiedenen. Aber wenn Sie schon so lange warten wollen... Danke. Dieser Mann war mein Moby Dick. Ich bin um die halbe Welt gefahren, um ihn zu finden. Und jetzt ist er weg. Mit meinem Auto. Redet von Auto und weiß nicht, dass er etwas von der Seele mitgerissen hat. Georg hat das auch gesagt. Wenn wir uns trennen, dann verliert jeder ein Stück seiner Seele. Das darf nie geschehen, hörst du? Und wie ich es gehört habe. Tja, und jetzt höre ich Bruckner, um nicht zu hören, wie er sich nicht meldet. Und das hilft? Und ob es hilft, ich kenne das. Das Telefon in den Schrank und das Radio ganz laut an. Dann hört man nicht, dass es nicht mehr läutet. Wie lange ist das her? Wochen und Monate. Zu lang auf jeden Fall. Ich hatte Augenlider wie aus Gelee. Tagelang geheult. Schöner macht das nicht. Johanna, du musst da raus. Geh aus der Wohnung, hör auf zu grübeln. Das Leben geht weiter. Lass uns essen gehen, zum Japaner. Igitt! Rohes Fleisch, rohes Gemüse und rohe Kellner. Lieber woanders hin. Und dann ist sie nicht gekommen. Wir waren verabredet, aber sie ist nicht gekommen. Madame, fühlen sich nicht wohl? War das Essen nicht in Ordnung? Affe, erwartet er, dass ich ihm sage, mein Freund hat mich verlassen und meine Freundin hat mich versetzt? Du musst da raus, hat Elsa gesagt. Aber dann vergisst sie unsere Verabredung und ruft auch den ganzen Abend nicht an. Und auch am nächsten Tag nicht. Und am nächsten Abend auch nicht. Wer das nicht kann, kriegt keinen Mann. Ach, bin ich froh, dass du dich meldest, Johanna. Ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht. Warum bist du denn nicht gekommen? Dabei habe ich 2 Stunden auf sie gewartet. Bin fast verbrannt an einer Paprikaschote. Sie sei da gewesen. Ich war doch da, pünktlich. Jedenfalls fast. Und weil du nicht gekommen bist, habe ich den Mann meines Lebens kennengelernt. Wie kann sie das so zufrieden sagen? Sie weiß doch, wie es mir geht. Takt war noch nie ihre Stärke, als gäbe es nur sie auf der Welt. Den Mann ihres Lebens. Und ich habe mich vom Mann meines Lebens getrennt. Georg. George Bernard Shaw ist der Größte für ihn. Seinen Witz möchte er haben, hat er gesagt. Dabei hat er sich nur geniert zu sagen, dass er Adolf heißt. Mir war jeder Name recht. Liebe. Wir hatten eine furchtbare Krise und keine Lust, uns noch tiefer in Feindseligkeiten zu begeben. Ein neutraler Ort sollte helfen. Wir wollten uns in Ruhe aussprechen. Dabei wollte Georg sich dringend mit mir treffen, um über alles zu reden, in Ruhe. Ich habe ihm gesagt, dass ich mit dir verabredet bin. Er mochte das eigentlich nicht. Was hast du ihm denn über mich erzählt? Nichts. Kindisch. Wie alt ist der Mann? Wieso? 3 Jahre älter als ich. 45. Also wie kann er einen Menschen nicht mögen, den er nicht kennt und über den er nichts weiß? Natürlich kennt er dich. Aber ich sagte, dass er es nicht mag und nicht dich. Aber er kennt mich nicht. Du hast immer vermieden, dass wir uns treffen. Sag ehrlich, hast du Angst gehabt? So ein blödes Gequatsche wäre Georg schon in der ersten Minute auf die Nerven gegangen. Ich müsste es ihm mal sagen. Wie kommst du auf die Idee, dass wir im Istanbul verabredet waren? Im Café und Kuchen war's und genau dort habe ich lange auf dich gewartet. Sie hätte ja wenigstens zur Kenntnis nehmen können, dass auch ich stundenlang gewartet habe. Warum rufst du ihn nicht an? Hab ich ja. Aber er hat nicht mit mir geredet. Und dann hat er sein Telefon abgemeldet. Oh, es tut mir so leid für dich. Ich würde sagen, komm mit zu mir, aber ich bin heute mit Bernie verabredet. Ja, das ist er. Der Mann, den ich kennengelernt habe, weil du nicht gekommen bist. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Ob ich ihn einfach mal in seinem Büro anrufe? Fehle ich ihm? Ich weiß ja, wie es ihm ging, als wir uns kennenlernten. Du bist das Dynamit, erklärte er mir. Damit schieße ich mein altes Leben und alle darin einfach ab. Und jetzt hat er neues Dynamit gefunden. Wumm. Es ist so wunderbar, endlich einen Mann zu haben, der mich ganz für sich beansprucht. Er braucht mich und das ist es, worauf es ankommt. Ach, Bernie ist wunderbar. Das war Georg auch, am Anfang. Eigentlich war er bescheiden. Es ging ihm nicht darum, mit mir zusammenzuleben, nur darum, dass ich verfügbar war. Ich sollte mein Namensschild und die Klingel abmontieren. Na und, hast du? Quatsch. Aber meinen Job habe ich aufgegeben. Meine feste Anstellung. Er hatte zu mir gesagt, wenn du freiberuflich arbeitest, ist das für dich viel besser. Und er hat betont, wie seine Verantwortung für mich damit wachse. Wer das nicht kann, kriegt keinen Mann. Was? Du hast für einen Mann deinen Job aufgegeben? Du bist ja total verrückt. Ach komm. Sag mal, wie kannst du einem Mann so trauen, Johanna? Bei mir läuft das ganz anders. Er will, dass ich total für ihn da bin, aber er versteht auch, dass ich gern arbeite. Netter Zug. Ich hätte es auch lieber meinen Job. Es ist nicht leicht. Frei. Die Abhängigkeiten wachsen. Kind, ich sag doch immer, du machst aber auch alles falsch. Schade, dass du nicht Hellseherin bist. Versuch's doch bloß endlich mal mit einem anderen Mann. Danke. Einem anderen Typ. Wenn ich dich und deine Ratschläge nicht hätte. Ich will nur dein Bestes. Fred war wieder aufgetaucht. Fred wollte wieder mit dir zusammen sein? Ja, es sei lebenslänglich für ihn. Ja, und? Ach, Georg hat geglänzt, geschillert. Ich war süchtig. Ja, merkst du das? Merkst du, was du da sagst? Das ist gefährlich, Johanna. Du hast dich immer geirrt. Oh, was bin ich froh über mein neues Leben. Ich kann mich auf alles verlassen. Aber Georg brachte mich zum Lachen. Das ist eine Rarität. Er ist verrückt, voller Träume und Ideen. Er hatte Zeit. Und ich schlief sehr gerne mit ihm. Er war an meinem ganzen Leben interessiert. Bis es ihn nicht mehr interessierte. Er bewunderte einen Freund, der seine Gefühle juristisch verwaltete. Hat er nicht begriffen, dass auch Frauen sich verändern können? Jahrelang hat er mit einer Freundin gelebt, Und plötzlich will die mehr. Vielleicht hat er sich nicht mehr eingebracht. Im Geben? Vielleicht hat sie ihn nur mehr geliebt. Weil er weniger gab? Blödsinn. Er hat immer gesagt, ja, aber am Anfang war sie doch auch mit dem zufrieden, was sie hatte. Es sei die Gier, die unstillbare Gier der Frauen. Wie rücksichtslos. Wie kann eine Freundin mehr verlangen? Das wäre ihr Vertragsbruch. Auch wenn es gar keinen Vertrag gab, auch dann. Verträge muss man einhalten, auch wenn es sie nicht gibt. Warum ist er nicht Politiker geworden? Da wären seine Talente erst richtig zur Geltung gekommen. Ich glaube, ich habe mich jetzt von den Vätern verabschiedet. Wäre ja auch eine Form von Inzest. Hör doch auf. Das war mein Ehemann. Was? Du warst verheiratet? Nein, er. Georg fand, dass ich nicht immer gleich alles persönlich nehmen sollte. Auch nicht, wenn es mich betraf. Ich habe geturnt, gestrickt, Gedichte geschrieben, bin stundenlang in Panik um den Block gerannt. In Panik, weil es spät war und mich jeder fremde Schritt erschreckt. Ich habe sogar die Nationalhymne bis zu Ende gehört. Mein ästhetisches Empfinden beleidigt, mich überfressen, gehungert. Alles nur, um das Spiraldenken zu verhindern, das immer wieder bei denselben Fragen endet. Oder bei derselben Paranoia. Das ist Liebe. Wer das nicht kann, kriegt keinen Mann. Wer das nicht kann, kriegt keinen Mann. Ich konnte es schon als Achtjährige. Aus einem Strich ein Häuschen malen mit Dach und Mauern. Und gleich danach habe ich es belebt mit einer Mutter, einem Vater und einem Kind. Und dann habe ich die wieder weggestrichen. Ich wollte anders leben als meine Eltern. Ich wollte es anders machen. Vielleicht mehr draus machen. Mehr Fragen. Die Antworten nicht stehen lassen. Nach draußen gehen, nicht zu Hause bleiben, nicht die Türen geschlossen lassen. Nicht diesen Gemütlichkeitsdeckel drauf tun. Draußen im und am Leben bleiben. Georg konnte das nicht ertragen. Er traute mir nicht. Vielleicht sah er sich. Lieber Gott, nimm es hin, dass ich nur ein Mädchen bin. Du hast einfach was falsch gemacht. Zum fünften Mal hat sie den einzigen Mann ihres Lebens gefunden. Und bei ihr nimmt es der liebe Gott wahrscheinlich hin. Er heißt Bernie. Von Bernhard, weißt du. Wenn er so eine Ausnahme ist, wie sie meint, dann ist er höchstens 1,50 Meter groß. Oder er ist stumm. Oder er hat den IQ einer Spieleisenbahn. Oder er riecht aus dem Hals. Oder? Es geht nicht, dass dieser Bernie ein ganz normaler Mann ist, der auch noch nett ist und ehrlich und zum Teilen fähig. Zum Lieben fähig, ohne dass er dabei seine Mama umbringen muss. Vielleicht sollten wir Bernie ausstellen. Vielleicht sollten ihn alle Frauen sehen. Als Trost. Als Illusionsfutter. Dass du mich damals hast warten lassen, werde ich dir nie vergessen. Ich war da. Dass du in deinem Liebeskummer alles verwechselt hast, dafür kann ich nichts. Ich habe brav auf dich gewartet und ich bin belohnt worden dafür. Was dem einen, Sinul? Ich war besorgt um dich. So sehr, dass du dich in den ersten Besten verliebt hast. Der erste war er bestimmt nicht. Aber er ist der Beste, das ist wahr. Bernie ist ein Wunder. Ich habe mir geschworen, dieser Tag ist das aus für Georg. Und eigentlich auch für Elsa, Freundinnen. Warum bin ich nicht dabei geblieben? Seine Lügen, seine Unzuverlässlichkeit, sein emotionales Phlegma. Mein Gott, warum habe ich ihn dann doch noch angerufen? Lass mich in Ruhe, zischte er. Neues Dynamit, eine andere. Ich hätte es wissen müssen. Meine Schuld, sagte er, weil ich nie eifersüchtig wurde. Dabei hatte er mir erklärt, dass Eifersucht reaktionär sei, seit 68. Georg war der Mann, der mir vertrauter als irgendein Mensch war. Meinem Vater war ich nie so nah. Aber das habe ich von der Kramer. Nie wieder allein. Das denke ich jetzt jeden Morgen, wenn Bernie bei mir ist. Außerdem wird man häufiger eingeladen. Singles lieben sie nur, wenn es Männer sind. Ich fühlte mich nicht mehr einsam. Ich konnte mich auf ihn beziehen. Das ist das Wunderbare, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl. Zusammengehören, Gefühl, gehören, Gefühl, Hörigkeit. Man träumt von der gemeinsamen Zukunft und weiß nicht, dass er nur an die gemeinsame zukünftige Nacht denkt. Wenn man zweimal was Falsches macht, ist es immer noch was Falsches. Neue Rosen, sonst nichts. Warum merkt man nicht gleich, dass man sich auf einen Teufel einlässt? Du Du machst sie spannender, als sie sind. Gefüllte Paprika, Lammkotelett, Bratkartoffeln, Reis. Das passt doch alles nicht zusammen. Bernie war im Café und Kuchen, weil er sich mit seiner Freundin versöhnen wollte. Sie hatten furchtbaren Krach. Ich glaube, sie wollte mehr. Sicher hat sie ihm keinen Freiraum gelassen. Er machte nur Andeutungen. Ich fand das sehr dezent. Vielleicht lag es gar nicht an ihr. Und er hat so schnell umgeschaltet? Für ihn war das ebenso ein Wunder wie für mich. Du kannst dir nicht vorstellen, was für ein Mann... Er ist ein Mann, also kann ich mir vorstellen, wie er ist. Ach, auf einmal kannst du lachen? Weil ich daran denken muss, dass Georg auch gern auf diese Tour gearbeitet hat. Das Wunder der Begegnung. Wenn einer uns das sagt, dann werden wir entscheidend schwach. Er hat mir von seinem unglücklichen Leben erzählt. Ich fühlte mich sogleich verantwortlich. Und erst jetzt habe ich gemerkt, dass es gar nicht so unglücklich war. Sie wissen, dass wir sie als Opfer mehr lieben beim Wunder der Begegnung. Du hast es eben noch nicht erlebt. Wahrscheinlich mobilisiert das Pubertätshormone und die Sehnsucht, alle Mütterlichkeit austoben zu können. Noch einmal Jungfrau zu sein. Heilig im Herzen, aber erfahren im Bett. Das wünschen sie sich doch. Bernie ist anders. Du hast dich immer auf die Falschen eingelassen. Meine Freundin, Bernie, der richtige Mann fürs Leben. Das sind sie alle, wenn man sie kennenlernt. Was ist bloß los? Alles ist doch gut gegangen. Ich hatte geglaubt, ich hätte es überwunden, bis sie mir von diesem Wundermann erzählt hat. Was wird das schon für ein Mann sein, der sie im Café anmacht? Ja, und jetzt hoffst du, dass ein Stein vom Dach fällt, Georg auf den Kopf. Aber du weißt, dass er nur wieder dich trifft. Das bist du nämlich. So bist du. Und da bist du immer zu dieser Kramer gerannt und genützt hat es nichts. Ich will mich doch gar nicht rächen. Wir haben auch Fehler. Früher hat er mir jede Tür aufgehalten, jede Tüte abgenommen, eingekauft. Nicht einmal meine Briefe durfte ich selbst tragen. Und jetzt trage ich seine Koffer, weil er sein Ticket suchen muss. Seine Unaufmerksamkeit wurde unerträglich. Seine Gedankenlosigkeit. Anfangs war mir fast alles ein bisschen zu viel. Und dann war da gar nichts mehr. Als freie Lektorin von Georg konnte ich meine Arbeit überall erledigen. Er hatte mich gerne um sich. Kaninchen steckt man in einen Käfig. Wenn man Lust hat, krault man sie. Wenn man Appetit hat, frisst man sie. Und wenn man genug hat, lässt man sie laufen. Das Fürchterliche ist nur, man merkt ja am Anfang gar nicht, dass man das Kaninchen isst. Glück macht glücklich, aber auch reichlich blöd. Und als Werbefachmann musste er immer in der Firma präsent sein. Und das dauerte manchmal die ganze Nacht. Er wollte alles von mir wissen. Jede Geschichte. Stell dir vor, er ist eifersüchtig auf alle seine Vorgänger, obwohl ich keinen von ihnen je sehe. Er sagt, er wäre gern der Erste und der Einzige. Nächtelange Gespräche, Eifersucht auf den Vorgänger. 1000 Männer und immer nur ein Text, eine Rolle. Elsa wird das noch lernen müssen. Sie ist ein beklopptes Publikum. Wir haben damals doch gelacht, wie er sogar die Straßen mied, die in meinem Liebesleben vorgekommen waren. Aber seine Lebensbeichte war ein Heldenroman mit Lügen. Und ich habe ihm noch Brücken gebaut, wenn ich es gemerkt habe. Wie bei Heidrun in der letzten Sitzung. Entschuldigung. Trennungsschock, typisch. Die ersten Tage sind die schwersten. Er log, weil er Geheimnisse hatte, weil er dann besser aussah, dachte er. Aber ich konnte es ihm immer ansehen. Er legte sich dabei die Miene eines Helden zu, eines Dissidenten, der soeben für sein Vaterland auf die Guillotine schreitet. Er hat gelogen. Und ich habe gelogen, um seine Lügen zu vertuschen. Und dann wurde der immer raffinierter. Er verschwieg die Dinge, die sonst zu Lügen geworden wären, versprach sich kaum noch, irrte sich weniger. Da bekam ich Angst. Sex heilt alle Wunden, hat er immer gesagt. Das war seine ganze Weisheit. Witzig, aber nicht ganz unwahr. Zumindest am Anfang. Und da gibt's noch keine Wunden. Wer das nicht kann, kriegt keinen Mann und fängt nochmal von vorne an. Warum hast du ihn gehen lassen, wenn du jetzt damit nicht fertig werden kannst? Weil ich nicht mehr ausgehalten habe, ihn nicht zu haben. Ich spürte, er war nicht mehr bei mir. Er wurde mehr und mehr ein Engel. Ein Schutzengel für die Einsamen und Bedrängten, solange sie unter 40 waren. Ja, Bernie ist da nicht anders. Er hilft auch sehr gern. Ob der auch bis in die frühen Morgenstunden helfen muss? Wahrscheinlich. Georg hatte mehr, ich muss noch mit einem Kollegen sprechen, du verstehst schon, Gespräche, als die Firma je Kollegen hatte. Ein ganz gewöhnlicher Tag. Kein Geburtstag. Nichts. Das ganze Zimmer war voller Rosen. Unbeschreiblich. Kenne ich. Bei Georg waren es Rosen, wenn er ein schlechtes Gewissen hatte, wegen einer Nacht. Und Schmuck, wenn es eine längere Affäre war. Genieße deine Rosen. Immer schön anschneiden. Denk dran, nichts im Leben bleibt ewig frisch. Das ist gemein. Einfach schäbig. Dein unvergesslicher Georg hat dich ganz schön fertig gemacht. Ich bin einen Tag früher zurückgekommen und kam in meine eigene Wohnung nicht mehr rein. Die Kette war vor. Was hat er gesagt? Kann man sich überhaupt nicht mehr auf dich verlassen. Komm morgen früh wieder. Ja, dein Georg war einfach nicht normal. Du musst etwas in ihm gesehen haben, was einfach nicht drin war. Was ist schon normal? Bernie. Hast du noch mehr Kaninchen im Hut? Zum wahnsinnig werden. Er hat mich in den Arm genommen. Kuschelchen, was mache ich ohne dich? Kenne ich. Sie reden nicht nur dieselben Texte, sie benutzen auch dieselben abgelabberten Kosenamen. Kuschelchen. Ist ja widerlich. Kuschelchen, hat er zu mir gesagt. Du bist die Einzige, mit der ich gerne lebe. Ich kann mir das mit keiner anderen vorstellen. Wenn man einem anderen Auto eine kleine Beule macht und weiterfährt, wird das bestraft. Fahrerflucht. Vaterflucht. Das kostet eine ganze Menge. Aber wenn Männer einfach wegtauchen... Rico war sein bester Freund. Maya war Ricos beste Wahl. Attraktiv, viel Geld, viel Liebe. Und endlich die Krönung. Sie erwarten ein Baby. Rico kauft Babymöbel, streicht das kleine Zimmer, legt die Vorhänge in Falten. Mitten im 7. Monat kommt er nach Hause, legt wie immer seinen Kopf auf Mayas 7-Monats-Bauch. Aber müder und abgespannter als sonst. Maya streichelt besorgt seinen Kopf. Was ist los? Heute ist ein ganz besonderer Tag. Ich bin zum ersten Mal Vater geworden. Er verstand nicht, dass Maya noch am selben Tag ihre Koffer packte. Rücksichtslos fand er das. Georg würde ihn verstehen. Er wäre auch empört über diese Frau. Besser einen mittelmäßigen als gar keinen Mann, sagt die Kramer. Die Frau ist doch gefährlich, wenn sie auf andere losgelassen wird, helfen will, bis wir alle in der Klapsmühle landen. Aber ich brauche sie. Wen habe ich denn sonst? Ja, du machst immer alles falsch. Ach, Bernie ist süß. Ich konnte nicht mehr ertragen, wie Georg immer schon in der Tür seine Schuhe von sich schleuderte, sich in einen Sessel schmiss und brüllte Kaffee. Ja, siehst du, ich mach das anders. Die Schuhe nehme ich Bernie in der Tür schon ab und der Kaffee ist bereits fertig. Er bevorzugt eine Art Harem, dessen Besetzung er ständig verändert. Georg würde diesen Mann bewundern, als hätte er die Schere erfunden. Meine Liebesgeschichten sind nie episch. Das sind nur die Trennungen. Es waren immer dieselben Männer mit denselben Macken. Es ist deine Macke, seine Macke heraufzubeschwören. Georg hat doch nicht durch mich das Lügen gelernt. Ich habe ihm doch gesagt, wie sehr ich es verabscheue. Meine Depression ist inzwischen das Vertrauteste, das ich habe. Es gibt die anonymen Alkoholikerinnen. Warum gibt es nicht längst schon die anonymen Beziehungsgeschädigten, die ABs? Tolle Idee. Wie man die denn alle unterbringen? Ich finde das wunderbar. Dann weiß man, dass man nicht so allein ist. Geht es Ihnen denn auch so schlecht? Wer A sagt, muss auch B sagen. Ha, ha, ha. Gerda kommt nicht mehr. Sie sagt, da sitzen immer alle und jammern und schreien immer. Wie bei mir, genau wie bei mir. Und nichts ändert sich. Und die, wegen denen wir unser Geld zum Therapeuten schleppen, hocken zu Hause, glotzen fern und freuen sich darüber, wie sehr sie doch mit dem Kosmos eins sind. Ich werde jetzt Vegetarierin. Er wirkte so unglücklich, so verloren. Ich wollte, dass er seine gesamte Vergangenheit vergisst. Und wetten, er hat sogar das Einmaleins vergessen. Richard stand weinend in der Küche. Das ist der Yeti unter den Verhaltensweisen. Ich finde es wunderbar. Bernie kann richtig weinen. Ach, Worüber denn? Über Bach, Brahms und so. Das kenne ich. Zuerst war ich erschreckt, aber das war nur seine tagtägliche Gefühlsduselei. Er hatte sich verliebt und war so glücklich. Und so unglücklich, weil er nicht wusste, ob er mich auch noch liebte. Deshalb weinte er. Als ich ging, war er froh. Warum reden Sie nicht? Liegt es daran, dass wir Ihnen als Zuhörer zu wenig sind? Wollen Sie Reden halten, wenn Sie reden? Brauchen Sie Applaus? Wie groß müssten Sie sein, um aus uns die kleinen, hilflosen Wesen zu machen, an denen Sie wachsen könnten? Wir haben so viel gelernt. Ich glaube, ich habe nur verlernt in der Zeit mit Georg. Und am meisten nimmt er mir übel, dass er mich schlecht behandelt hat. Er ist ein unbarmherziger Richter. Und seine Rache jetzt ist so gründlich, dass er die ganze Zeit früher in Frage stellt. Georg musste immer helfen. Wenn du gesehen hättest, wie unglücklich sie aussah, verteidigt er sich immer. Wenn ich sie gesehen hätte, hätte ich sie warnen können. Mach doch mal ein anderes Gesicht, hat er immer gesagt. Und ich wusste, er wollte ein neues Gesicht, aber nicht meines. Und warum machen wir das immer wieder mit? Und warum hoffen wir, dass alles wieder so wird, wie es mal war? Und wie heißt der Bürgermeister von Wesel? Es war nicht das Istanbul, ehrlich. Es war das Kaffee und Kuchen. Ich musste noch zur Post und deshalb kam ich ein bisschen zu spät. Ich dachte, du seist schon gegangen. Wir waren im Istanbul verabredet. Ich saß da und las. Und als ich jemand an meinen Tisch setzte, dachte ich, du seist das. Ich wollte dich ignorieren, so aus Spaß. Und als ich aufblickte, sah ich diesen Mann. Er sah mich an und strahlte und ich dachte, oh lala, wie kann ich den nur in ein Gespräch verwickeln? Hättest ihn einfach fragen können, lieben Sie Bach? Oh, aber genau das hat er gesagt. Sag mal, woher weißt du denn das? Ja, weil es so wahnsinnig originell ist. Die Frage, ob ich Bach liebe? Nein, eben nicht. Und weil ich das kenne. Ja, das meine ich doch. Hat das denn eine bestimmte Bedeutung? Und wie? Kostet ein paar Jahre. Ein schönes Jahr, ein paar nicht so schöne und ein paar grässliche. Bernie kann wunderbar zuhören. Ich habe ziemlich schnell von Jürgen erzählt, wie er auf dem Schiff die Französin kennengelernt hat und die beiden mich einfach nach Hause geschickt haben. Und wie ich 3 Jahre brauchte, um überhaupt wieder leben zu wollen. Er verstand das. Er befand sich in einer ähnlichen Situation. Also die Frau, mit der er lange zusammengelebt hatte, war sauer auf ihn. Er war sehr unglücklich. Und er wartete auf sie. Sie waren verabredet und... Ach, hatte die aus Versehen einen Franzosen kennengelernt? Ach, Quatsch. Aber er hat sich sehr schnell erholt und dann ist er auf dich geflogen. Weißt du, das Schlimme ist, Johanna, ich habe mir gewünscht, dass du nicht mehr kommst. Ja, und dass die andere vor allem nicht mehr kommt. Ich meine, das war ja das Schöne. Wir waren beide sitzen gelassen worden. Sowas verbindet. Bernie akzeptiert mich, wie ich bin. Ich dachte immer, so ein Mann müsste erfunden werden. Und jetzt gibt es ihn wirklich. Vielleicht schafft er ja nicht immer hinzuhören. Vor allem nicht zu merken, wie wenig sie zuhört. Wir wissen noch nicht, welche Wohnung wir behalten wollen. Ich habe die beiden Balkons und er liebt Pflanzen. Aber seine Wohnung lässt sich besser teilen. In seiner hätte er einen ganzen Bereich. Einen Arbeitsbereich und einen Freizeitbereich? Ja, genau. Und 2 Telefone bräuchten wir. Ich will doch meine Freiheit behalten. Klar, deinen Freiheitsbereich. Nicht alle Ehen werden geschieden. Und wenn es schief geht, schmeiße ich ihn raus. Oh, aus seiner eigenen Wohnung. Ist doch egal. Aber es ist ganz einfach. Ich war jetzt so lange allein, dass ich weiß, ich kann es. Ich versuche gerade, meinem Postboten näher zu kommen. Gehst du nicht unter dein Niveau? Dieter will, dass ich zum Essen ausziehe. Ich suche eine Wohnung. Bei deinem Briefträger. Quatsch. Aber die wissen doch oft, wo jemand auszieht. Kinder machen in der Schule mit der Deutschlehrerin eine Übung. Sie sollen Begriffe suchen. Die Lehrerin sagt, ein Mann kann nicht sehen. Er ist blind, sagt ein Kind. Eine Frau kann nicht sprechen. Sie ist Verheiratet. Ist das nicht ein Fortschritt? Jetzt merken es die Kinder schon. Ja, vielleicht haben sie recht. Ich habe immer gedacht, dass es im Leben ist wie im Film. Am Schluss müsste es nicht Ende, sondern endlich heißen, weil es doch danach erst richtig losgeht. Fragt sich bloß, wie und was? Ich möchte erleben, dass ich es nicht mehr nötig habe, ihn nicht mehr zu haben. Was? Sag das nochmal. Bernie raucht. Er sagt, seine letzte Beziehung habe furchtbar viel geraucht und ihn immer animiert. Aber wenn er sein inneres Gleichgewicht wiedergefunden hat, wird er auch diese Ersatzbefriedigung nicht mehr brauchen. Ist er zu Kompromissen bereit? Och, ich glaube schon. Ich habe schon ein paar Mal seine Meinung geändert. Dann ging alles besser. Wenn der liebe Gott gewollt hätte, dass die Menschen glücklich sind, hätte er die Männer gar nicht erst erfunden. Manche Frauen aber auch nicht. Wo gibt es denn nette Männer? Wer will schon einen netten Mann? Spannung gibt es doch bloß bei den nicht so netten Männern. Oh ja, das kenne ich auch. Mir fehlten die früheren Gemeinsamkeiten. Die kleinen Gesten, die Nähe ausdrückten, ohne dass man sich immer zu verständigt. Ja, das Problem hatte ich mit Jürgen auch. Aber alles ist anders, seit ich Bernie kenne. Bernie, ich muss ihn wirklich kennenlernen. Er sah mich an und sagte, ich sehe es an ihren Augen. Sie haben viel erlebt und nicht nur Schönes. Sie sind ausgebeutet worden, gekränkt und unterdrückt. Alle Achtung. Ich würde aufpassen. Man hat sie beleidigt. Einen Menschen wie sie kann man doch nur, mir fällt nichts Besseres ein. In Watte packen? Ach, sei doch mal still. Einen Menschen wie sie kann man doch nur auf Händen tragen. Also wenn es sich reimen würde, hätten wir einen tollen Schlagertext. Weißt du, dein Unglück steht dir nicht. Georg hat auch immer die richtigen Worte gefunden. Ich würde mir nie verzeihen, wenn ich dich einmal so verletzte, wie das meine Vorgänger getan haben. Gut, nicht? Aber genau das hat Bernie auch gesagt. Nur nicht so prosaisch. Der Mann in deinem Leben vor mir, hat er gesagt. Erst große Worte und dann verschwindet er einfach ohne ein einziges Wort. Ich ahnte natürlich, dass deine andere ist. Bernie sagte zu mir, wozu brauche ich ein Telefon, wenn ich dich habe? Du bist jetzt meine Welt. Erste oder dritte? Die Zweierbeziehung ist doch ein auslaufendes Modell. Ein Mann ist dein Untergang. Er denkt, also ist er. Er ist, also denkt er. Er ist er, also denkt er an sich. Das ist das eine. Und ich bin voller Trauer, also denke ich nicht. Ist das hier eine Talkshow? Bernie ist heute beruflich weggefahren. Aber er ruft immer von unterwegs an. Er ist unheimlich traurig, dass er heute nicht bei mir sein kann. Oh. Legt er auch manchmal den Hörer ganz schnell auf? Plötzlich so, mitten im Gespräch? Wieso fragst du? Ja, das ist einmal passiert. Ich wusste dann immer, dass Georg nicht mehr allein im Zimmer war, aus dem er telefonierte. Ach, die andere sollte nicht wissen, dass er gerade mich angerufen hat. So ist Bernie nicht. So ist Bernie doch. Ich sollte es ihr sagen, aber sie würde mir nicht glauben. Du warst schuld, würde sie sagen. Ich mache alles besser. Sie wird früh genug erfahren, wie ihre große Liebe ist. Die Patientin ohne Termin? Ja, ich. Vielleicht brauche ich nur ein Rezept. Es hat keinen Sinn, noch zu warten. Frau Doktor hat heute beim besten Willen keine Zeit mehr für Sie. Pass doch auf, du Idiot! Das ist meine Spur! Vordrängeln macht dich männlicher! Wie Georg? Als Gott die Männer erschuf, hatte er nur noch wenig Lust. Wieso habe ich so lange gebraucht, das zu sehen? Jens war der beste Freund von Georg. Und was hat der gemacht, als Jens weinend vor ihm stand? Als er verzweifelt war, weil Miriam ihn mit den Kindern verlassen wollte, gelacht hat er. Laut gelacht. Und trotzdem habe ich manchmal Sehnsucht. Du lernst es nie. Was würdest du sagen, wenn er plötzlich anriefe? Macht er ja nicht. Also? Hallo? Kälter, das ist viel zu freundlich. Hallo? Schon besser. Und dann? Ich würde vielleicht fragen, wie es ihm geht. Es interessiert dich doch gar nicht. Doch. Er ist dir egal. Und weiter? Ich weiß es nicht. Du fragst, was ist, oder du sagst gar nichts? Und wenn er auch nichts sagt? Dann legst du auf. Ist doch alles Unsinn. Er ruft ja doch nicht an. Siehst du, du wünschst es dir immer noch. Vielleicht. Manchmal wenigstens. Die Zuneigung lässt sich doch nicht einfach abstellen. Du würdest dir auch wünschen, nach einer Trennung von Bernie zu hören. Das ist so typisch. Das willst du doch bloß, dass wir uns trennen. Dein Unglück macht dich mies, kleinlich und bös. Danke. Das könnte doch passieren. Ich habe auch gedacht, dass Georg ich kann das nicht mehr hören. Georg und du, ihr wart eine Pleite. Er ist ein Hund. Ach, Johanna, lass uns eine Pause machen. Ja, melde dich wieder, wenn es dir besser geht. Ich halte das nicht mehr aus. Du zerrst an mir. Ich will das nicht. Ich habe keine Zeit für sowas. Wir geben morgen ein Fest. Venezianische Nächte. Ich muss überlegen, was ich anziehe. Ja. Elsa, la Contessa Veneziana. Wer das nicht kann, kriegt keinen Mann und schafft sich einen Vogel an. Wenn ich zu noch mehr Selbstmitleid neigen würde, würde ich mir jetzt ein Wellensittich kaufen. Mann weg, Freundin? Ich schrumpfe, sie wächst. Das ist für einen Menschen mit einer ausgeprägten Ich-Schwäche typisch. Originalton Kramer. Ich habe wohl eher eine Du-Schwäche und eine Wir-Schwäche. Also auch eine Ich, ja, was auch immer. Jedenfalls hat Georg auch jetzt noch Gewalt über mich. Noch eine Trennung. Nicht von einem Mann, aber durch einen Mann. Das ist mein Leben. Georg hat etwas Routine im Unglücksvermitteln entwickelt. Er lässt leiden. Er ist ein moderner Katholik. Vielleicht braucht er das statt Buße. Ein Mensch, der zu kurz gekommen ist im Leben, laut Kramer. Das wollte ich doch ausgleichen. Ja? Wie schön, dass du da bist, Schatz. Wie geht es dir, mein Dynamit? Ich habe Sehnsucht nach deiner Stimme. Hilfe! Frau Dr. Kramer, Elsa, was soll ich sagen? Vielleicht braucht er sie, würde die Kramer sagen. Schmeiß den Hörer auf die Gabel und fahr nach Brasilien, würde Elsa sagen. Und ich? Ich möchte mit dir nach Venedig. Was? Nein, fährt man doch nur auf Hochzeitsreise. Johanna, könntest du dir das vorstellen? Nein. Aber du sagtest es doch gerade. Ich meinte das nur so, ein Klischee, das Nächstliegende. Aber wenn es das Nächstliegende für dich ist, denkst du denn nicht auch an mich? Manchmal. Ich auch. Immer häufiger. Aha. Deine Augen, deinen Mund, deine Haut. Komm, Georg, lass das. Ich weiß, wie ich aussehe. Ich möchte dich sehen. Bei dir sein. Bleiben. Kuschelchen. Ach, lass das. Meine Gefühle zu dir sind immer... Ich so möchte das nicht. Kann ich dich nicht mal besuchen. Ich verspreche, ich gehe auch wieder. Kenne ich. Vergiss die Vergangenheit. Jetzt ist jetzt. Und dein neues Dynamit? Dynamit? Das bist nur du. Lügst du noch immer? Findest du das richtig? Ich lüge doch nicht, wenn ich jemand etwas vorenthalte, das nur mich angeht. Aber du hast doch sprechen gelernt. Wenn ich nicht zu dir kommen darf, dann komm doch wenigstens zu mir. Ich gebe ein Fest. Venezianische Nächte. Venedig, verstehst du? Mein Gott. Du bist Bernie. Du hast es gewusst. Schatz. Du hast gewusst, dass Elsa meine Freundin ist. Schatz. Ach, Georg. Du bist ein Teufel. Johanna, lass uns reden. Auf einmal? Worüber denn? Oh nein. Wenn Elsa das herausbekommt, wie schläft dieser Mann? Wie schläft er ein? Was denkt er? Denkt er? Dr. Kramer oder ein Wellensittich? Was mache ich? Wenn ich weich geworden wäre. Ich denke, also bin ich allein. Ich denke, also bin ich einsam. Ach, was soll's? Hallo? Es ist aus. Er ist weg. Johanna, ich werd verrückt. Elsa. Was ist passiert? Ich weiß, du wirst schimpfen. Ich hab spioniert und einen angefangenen Brief gefunden. Mein geliebtes Dynamit. Und seit gestern ist er weg. Ach so. Verstehe. Er war noch nie ein Literat. Woher weißt du denn das? Ich bin erst wie ein Kind. Gib ihn zur Adoption frei. Wenn das nicht alles so furchtbar wäre, könnte es fast komisch sein. Quatsch. Wenn es nicht so bescheuert wäre, könnte es fast ernst sein. Oh, was soll ich denn nur tun? Wie stehst du zu Georg? Was soll das denn? Also Johanna, ich bin betrogen worden und du willst schon wieder über Georg reden. Nein, ich will über Bernie reden. Und du fragst mich über Georg aus. Was ist los? Elsa, Bernie ist Georg. Oder Georg ist Bernie. George Bernard Shaw, zu Deutsch Georg Bernhard Shaw. Hat er nie von seiner Liebe zu ihm erzählt? Ach du meine Güte, Johanna, meinst du das ernst? Erinnere dich an die erste Begegnung. Aber ja, oh, dieses Schwein, sag mal, wie viel steht auf vorsätzlichen Mord? Johanna, ich werd wahnsinnig. Lass ihn sausen, Elsa. Geh aus der Wohnung und komm her. Hör auf zu grübeln. Das Leben geht weiter. Lass uns was essen gehen. Zum Japaner. Zum Portugiesen. Gib mir die Nummer von der Kramer. Ich brauche Hilfe. Hör auf. Sie ist keine Hilfe. Sie hilft dir nur, die Probleme überhaupt nicht mehr loszulassen. Sie verlängert deinen Kummer. Sie sind nicht der Typ, der es lange allein aushalten kann. Bist du mir noch böse? Weshalb? Du bist toll. Georg fand das auch mal. Komm her. Hör doch bloß auf mit dem. Bernie ist ganz anders. Entschuldigung. Ich komme. Auf Georg ist Verlass. Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Voici le langage de mon cœur. Voici le langage de l'amour. Sie hörten Monolog einer anonymen Romantikerin. Hörspiel von Christa Mercher. Es sprachen Johanna Veronika Bayer, Elsa Marion Breckwold und Yvonne Devrient, Barbara Falter, Inka Friedrich, Andreas Serda und andere. Ton Roland Seiler, Schnitt Christiane Köhler, Regieassistenz Birgit Kehrer, Regie Ulrich Heising. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks aus dem Jahre 1993.